Er P, Rufus ist sauer, Musik. Software kennt er seit 30 Jahren, dann kam ein Update. Arschloch, ficken, fuck. Stoppt Pfuschupet. Das Ding hier war geil, dann Update. Jetzt nix mehr gut, nicht mehr geil, es ist eine Qual geworden. 80 Mal Musik gemacht, 18 Stunden einfach weg, nur noch Mist. Dreckstall. Rufus möchte ein Downgrade, um wieder gute Satire Musik machen zu können, sofort Bro. Shit, es wird teuer und Musik nur noch scheiße. Rufus nimmt einen Hammer und haut aus Wut den Stuhl zusammen. Rufus verprügelt den Gaming-Stuhl wie Bud Spencer die Gegner. Rufus ist sauer, die Zeit investiert, die Kohle weg, das er gebien ist, nur schutziger Drecksound. Du blödes Ding, mach jetzt wie früher, Mann, ey. Rufus will den alten Musik Mecker zurück und die alte Kai zurück. Mann, war das geil. Feedback-Musik, das hier ist Feedback-Musik. Der beste Satire-Song war der Hunter und der kaputte. Arschloch, ficken, fuck. Arschloch, ficken, fuck. Arschloch, ficken, fuck. Arschloch, ficken, fuck. Arschloch, ficken, fuck. Arschloch.